Abschnitt 29 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 13. Weiter nordwärts an der Küste entlang, Teil 1. Als wir endlich unsere Vorbereitungen zur Abreise getroffen hatten, waren alle Kajakmänner verschwunden, bis auf einen einzigen, der so galant sein wollte, uns gen Norden zu begleiten. Die Szenerie war nun ebenso öde und leer, wie sie vor einer Stunde voller Leben und Bewegung gewesen war. Statt auf Zelte, Hunde und Menschen schien die Sonne jetzt auf Eis, Schnee und kahle Felsen herab. Wir nahmen unseren Kurs nordwärts an der Küste entlang. Das Fahrwasser war anfangs offen und wir holten tüchtig mit den Rudern aus, denn die anderen hatten einen langen Vorsprung. Und da wir uns einen großen Vorteil von ihrer Kenntnis des Fahrwassers und der Eisverhältnisse versprachen, so wollten wir die Reise gern in ihrer Gesellschaft fortsetzen. Es währte dann auch nicht lange, bis wir sie eingeholt hatten. Sie lagen im Schutz einer Landzunge und schienen unschlüssig zu sein. In dem einen Boot erhoben sich einige Frauen und winkten uns zu. Als wir näher kamen, forderten sie uns durch Zeichen auf, vorauszurudern und ihnen einen Weg zu bahnen, denn das Eis war ziemlich dicht. Das war allerdings das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten, aber wir glitten ruhig an ihnen vorüber zwischen zwei mächtigen Eisschollen durch, die dicht nebeneinander lagen und die sich scheinbar nicht aus der Stelle rücken ließen. Sie hatten den Eskimos den Mut benommen. Als wir uns indessen, ohne anzuhalten, mit unserem ersten Boot dazwischen klemmten und, teils das Boot als Keil benutzend, teils mit Hilfe unserer langen Bambusbootshaken, mit denen wir alle sechs auf einmal ausholten, diese Ungeheuer wirklich auseinandertrieben, da kannte ihr Staunen keine Grenzen und ihr Gebrüll stand natürlich im Verhältnis dazu. Jetzt bahnten wir uns unseren Weg weiter durch das Eis, das einigermaßen passierbar war. Dann kamen die beiden Frauenböte der Eskimos und zu beiden Seiten folgten vier Kajakmänner. Jede Bewegung, die wir machten, wurde von lebhaftem, anhaltendem Gebrüll begleitet. Ich will nicht behaupten, dass es die schönste Musik war, die ich gehört habe. Viel Vergnügen gewährte es uns zu beobachten, wie die Kajakmänner schnupften. Besonders einer von ihnen zeichnete sich in dieser Beziehung aus. Ich glaube, er hielt alle 10 Minuten an, um sein ungeheures Horn hervorzuholen und beide Nasenlöcher vollzustopfen, und dann nieste er, dass es mir unerklärlich war, wie er sich in seinem Kajak im Gleichgewicht halten konnte. Wenn er uns dann wieder ansah, während ihm Schnupftabak und noch sonst allerlei über die Oberlippe ran und ihm die Tränen die Backe hinabliefen, da war sein joviales Gesicht so unbezahlbar, dass wir ihn regelmäßig mit einem herzlichen Gelächter begrüßten, wozu er nickte und lächelte, als wenn er sehr damit einverstanden sei. Und dann wurde von beiden Seiten das einzige Wort gerufen, das wir behalten konnten, nämlich Pizzak Ase. Wir meinten, dass es schöne oder herrliche Fahrt bedeute, denn es wurde uns bei jeder Gelegenheit zugerufen, sowohl wenn wir das Eis durchbrachen, als wenn wir durch das offene Wasser hindurch ruderten. Als wir später an die Westküste kamen, erfuhren wir von den Eskimos dort, dass es so viel bedeutet als »Ihr seid geschickt« oder auch »Ihr seid gut, ihr seid freundlich«. Die großen Böte der Eskimos, die sogenannten Frauenböte, in Klammern auf Eskimoisch heißen sie Umiak, werden bekanntlich nur von Frauen gerudert. Bei den unvermischten Eskimos gilt es unter der Würde eines Mannes, in ihnen zu rudern. Ein Mann, gewöhnlich das Oberhaupt einer Familie, muss es dagegen steuern. Und zwar ist es seine Pflicht, sich daran aufzuhalten, obwohl alle Seehundsfänger am liebsten in ihren Kajaks fahren. Diese Frauenböte sind ungefähr 30 Fuß lang oder darüber. An der Ostküste Grönlands pflegen sie kürzer zu sein als an der Westküste. Da hier stets so viel Treibeis ist, dass ein längeres Boot schwer zu handhaben wäre. Überall sind diese Böte im Treibeis schwer zu hantieren. Die Frauen in den beiden Böten, die uns begleiteten, ruderten ohne regelmäßigen Takt und auf höchst eigentümliche Art. Sie fingen mit einigermaßen schnellen Schlägen an, mit einem passenden Moderator, dann aber wurde der Takt schneller und schneller, die Ruderschläge kürzer und kürzer. Sie hoben die Körper ganz von den Sitzen auf, so dass sie fast bei jedem Schlag in den Böten standen, wodurch das Ganze ein merkwürdig hüpfendes Aussehen bekam. Plötzlich, mitten im besten Allegro vivace, hält man inne Man verpustet sich einen Augenblick und dann beginnt dieselbe Geschichte wieder von neuem. Ein solcher Ruck währt immer nur wenige Ruderschläge, man fährt aber ununterbrochen damit fort. Die kurzen Ruder sind wohl zum Teil schuld an dem auffallend kurzen Takt. Auf diese eigentümliche Weise kommen sie aber doch sehr schnell vorwärts. Im offenen Wasser nahmen sie es mit uns auf, was auch kein Wunder war, wenn man bedenkt, dass in unseren Böten nur zwei Mann an den Rudern saßen, während sich in jedem der ihren bis zu sieben rudernde Frauen befanden. Einmal gewannen sie einen kleinen Vorsprung vor uns. Als wir sie einholten, waren sie abermals von festem Eis aufgehalten und einige der Frauen winkten uns zu, dass wir ihnen zu Hilfe kommen möchten. Wir kamen denn auch mit unseren langen Bootshaken herbei und mussten laut auflachen, als wir einen Eskimo dastehen und mit einem Stock auf eine Eisscholle losschlagen sahen. Es lag so etwas unendlich Macht- und Hoffnungsloses in der Art und Weise, wie er so allein dastand. Es fiel natürlich keiner von den Frauen in den Böten, keinem der Männer in den Kajaks ein, ihm zu Hilfe zu kommen. Wir griffen alle sechs Mann zu und das Eis wich zurück, so dass unsere Böte hindurchkommen konnten. Wir ruderten weiter, während die Frauenböte infolge ihrer Länge in Verlegenheit kamen und große Beschwerde hatten, sich durchzuarbeiten. Es war übrigens oft der Fall, dass sie festsaßen, wo wir ihnen mit unseren kürzeren Böten schon den Weg gebahnt hatten. Auf diese Weise hätten wir oft einen langen Vorsprung gewinnen können, wenn wir nicht gewartet hätten. Mit großem Staunen machte ich die Erfahrungen, die in krassem Widerspruch zu dem Lob stehen, das in der Heimat von allen Seiten diesen Frauenböten gespendet wird. Sowohl Kapitän Holm als Kapitän Garde sagen, dass eine Reise an Grönlands Ostküste entlang ohne dieselben eine Unmöglichkeit ist. Dieser Ansicht sind die Dänen übrigens schon seit langer Zeit gewesen. Sie haben selbst keine oder doch nur wenig Erfahrung in der Führung eines Bootes durch das Treibeis gehabt und haben infolgedessen die Überlegenheit der Eskimos anerkannt. Da diese jedoch nur Frauenböte haben, liegt es nahe, dieselben für die besten zu halten und auch die aus Eskimos bestehende Besatzung beizubehalten. Meiner Erfahrung nach verhält sich jedoch die Sache gerade umgekehrt. Europäische Böte mit einer tüchtigen europäischen Mannschaft, die an dies Leben gewöhnt ist, sind im Treibeis bei weitem vorzuziehen. Die Behauptung, dass ein europäisches Boot nicht genug tragen kann, ist völlig unbegründet. Da der Tag zur Neige ging, mussten wir Europäer ein wenig Nahrung zu uns nehmen. Wir machten deswegen Halt, um unsere Rationen auszuteilen. Die Eskimos, die ein merkwürdiges Talent zum Fasten haben, zogen indessen weiter. Nur zwei Kajakmänner blieben bei uns zurück, um uns essen zu sehen. Zur Belohnung erhielten sie einige Stücke Knäckebrot, worüber sie sich sehr freuten. Bald hatten wir die anderen so weit wieder eingeholt, dass wir sie vor uns sehen konnten. Wir bemerkten, dass ein paar Kajakmänner an der Nordseite der Rutsinsel an Land gegangen waren und von einem Vorgebirge aus in nördlicher Richtung über das Eis und das Meer spähten. Das waren schlimme Zeichen. Wahrscheinlich war das Eis unpassierbar. Sie setzten ihren Weg jedoch fort, ehe wir sie erreichen konnten, und ruderten über den Fjord, der zwischen der Insel und dem Festlande liegt. Indessen hatte das Wetter sich verändert. Dunkle Wolken zogen am Himmel herauf und es fing an zu regnen. Wir zogen unsere braunen Regenkleider an und ruderten getrost weiter, waren aber noch nicht weit vom Lande entfernt, als wir die Eskimo-Böte auf uns zukommen sahen. Alle Frauen zeigten mit bekümmerten Mienen gen Himmel. Auch die Männer machten uns Zeichen zu, dass das Eis vor uns dicht und schwierig sei. Wir müssten alle auf der Insel an Land gehen, um unsere Zelte aufzuschlagen und zu übernachten. Ich bedeutete ihnen indessen durch Zeichen, dass wir weiter wollten, aber sie erklärten, es sei ganz unmöglich, vorwärts zu kommen. Hierüber hatte ich nun meine Zweifel, aber ich wollte nicht weitergehen, ehe ich an Land gewesen war, um die Verhältnisse von einem Felsen aus selbst in Anschein zu nehmen. Infolgedessen ruderten wir alle zurück. Die Frauenböte richteten ihren Kurs auf die Innenseite der Insel, während wir auf die nächste Landzunge zusteuerten. Als einer der Kajakmänner dies sah, folgte er uns, um die ganze Überredungskunst anzuwenden, die er durch Zeichen zu entfalten vermochte. Es nützte ihm jedoch nichts, denn sobald ich das Land erreicht hatte, sprang ich auf einen Felsvorsprung und entdeckte nun, dass das Fahrwasser, soweit ich mit dem Fernrohr sehen konnte, einigermaßen gut aussah. Damit war es denn bestimmt, dass wir weiterzogen. Als der Eskimo einsah, dass all seine Mühe vergeblich war, ruderte er tief betrübt von dannen. Zum Abschied schenkte ich ihm noch eine Blechdose, was seinen Kummer sehr zu mildern schien. Es war ganz klar, dass einzig und allein der Regen die Eskimos zur Umkehr bestimmt hatte. Sie wollten nicht gern nass werden, besonders die Frauen nicht, was man ihnen ja auch nicht verdenken konnte, umso weniger, als einige von ihnen Säuglinge in ihren Amauten auf dem Rücken trugen. Dass sie ihr Möglichstes taten, um uns ebenfalls zur Umkehr zu bewegen, war auch nicht zu verwundern. Wir waren so merkwürdige Menschen, dass sie gern noch eine Weile mit uns zusammenbleiben mochten. Außerdem konnte vielleicht das eine oder das andere für sie dabei abfallen. So zogen wir denn weiter, ganz stolz auf unseren Mut, während die Eingeborenen, die doch das Fahrwasser kannten, zurückblieben. Eine ganze Weile ging auch alles gut und unser Mut wuchs mehr und mehr. In der Mitte des Fjords angelangt, sollten wir jedoch empfinden, dass es kein Kinderspiel war, auf das wir uns eingelassen hatten. Das Eis lag hier ziemlich dicht und eine reißende Mahlströmung wirbelte die großen Schollen derartig herum, dass es nicht mehr angenehm war. Bald prallten diese Kolosse gegeneinander, bald wichen sie zurück und man musste noch vorsichtiger als gewöhnlich sein, wenn man unbeschädigt mit den Booten hindurchkommen wollte. Und je weiter wir kamen, desto schlimmer wurde die Situation. Einmal waren wir zwischen zwei lange Schollen geraten, die plötzlich von anderen Schollen getrieben mit gewaltiger Macht gegeneinander gestoßen wurden. Durch einen schnellen Rückzug entgingen wir noch im letzten Augenblick dem sicheren Verderben. Gegen Abend, als es bereits dunkelte, erreichten wir glücklich die andere Seite des Fjords. Hier war das Ufer jedoch sehr steil und es fiel infolgedessen nicht leicht, einen Zeltplatz zu finden. Es gelang uns, die Böte, nachdem wir sie entleert hatten, vermittelst eines starken Takels in eine Felsschlucht hinaufzuziehen. Ein wenig aufwärts von dieser Schlucht fanden wir einen Felsabsatz, der groß genug war, um unser Zelt aufzunehmen. Das Ganze hatte eine große Ähnlichkeit mit einem Adlernest, das an einem Felsen hängt. Deshalb tauften wir den Ort Adlershorst. In Klammern, auf Eskimoisch heißt es übrigens Ingerkajafik, und liegt auf dem 62. Grad 10 Minuten nördlicher Breite und dem 42. Grad 12 Minuten westlicher Länge auf dem Festlande. Der Felsabsatz, der den Boden des Zeltes bildete, gab nicht gerade den angenehmsten Schlafplatz ab, der mir vorgekommen ist. Er war so abschüssig, dass wir uns am Morgen, als wir nach einem erquicklichen Schlummer erwachten, an der einen Ecke des Zeltes übereinander liegend fanden. Am nächsten Tage schien die Sonne wieder. Es war das herrlichste Wetter. Gerade vor uns im Süden fiel ein mächtiger Eisgletscher steil ins Meer hinab. Seine wilden, zerrissenen Klüfte spielten im Sonnenlicht in den märchenhaftesten Farben. Wir nahmen unser Frühstück in aller Eile ein und ließen die Böte hinab, beluden sie und zogen, nachdem wir eine fotografische Aufnahme von der südlichen Landschaft gemacht hatten, durch leidliches Fahrwasser weiter. Überall stießen wir auf Treibeis, aber es war doch so weit offen, dass wir in der Regel mit ziemlicher Leichtigkeit hindurchkommen konnten. Etwas über die Mittagszeit hinaus erreichten wir eine kleine Insel, die vor dem Mogens-Heinesens-Fjord lag. Dort legten wir in einem vorzüglichen Hafen an, um unser Mittagessen einzunehmen. Diese Insel schien uns der schönste Fleck zu sein, den wir auf der Oberfläche dieser Erde gesehen hatten. Sie war grün bewachsen mit Gras, Heidekraut, Säuregras, Blumen in verschiedenen Farben etc. Oben auf der Höhe fanden wir zwei Ruinen von Eskimo-Behausungen und dort war die Vegetation besonders üppig und wir empfanden ein ungeheures Wohlbehagen, als wir uns in dem hohen Gras ausstreckten und von der brennend heißen Sonne bescheinen lassen konnten. Wir genossen diese süße Ruhe eine kurze Weile, dann pflückten wir uns einige Blumensträuße zur Erinnerung an dies kleine grönländische Idyll, bestiegen unsere Böte und setzten die Reise gen Norden fort. Die Küste, an der wir bis dahin entlang gefahren waren, zeichnet sich eigentlich nicht durch besonders schöne Formationen aus. Sie ist niedrig, einförmig und kahl. An den meisten Stellen gehen der Schnee und die Gletscher bis hart an die See hinab. Und wie man auch aus der Karte ersehen kann, ragen nur verhältnismäßig wenige graue Felsen aus dem Schnee empor. Nachdem wir an jenem Nachmittag den Eingang zu Mogens-Heinesens-Fjord passiert hatten, der von einer schönen Reihe wilder Bergzinnen umgeben ist, kamen wir in eine ganz neue Landschaft. Hier reichen nirgends Schneefelder und Eisgletscher bis an das Meer. Überall ist das Land frei. Die Felsen ragen oft in bedeutender Höhe empor und nach dem Lande zu, besonders im Norden, trifft man überall die herrlichsten Gebirgslandschaften, in denen sich wilde Gipfel und Zinnen dicht nebeneinander erheben. Alles hier in der Welt ist relativ. Und dies gilt wohl nicht im geringsten hier, wo es uns vorkam, als wenn wir in fruchtbare Gegenden gelangt seien. Sommergedanken und Sommerstimmungen bemächtigten sich unserer Seele mitten zwischen dem Treibeis, als wir jetzt an der Küste statt des ewigen Eises und Schnees kahle Felswände erblickten. Der Übergang hätte kaum fühlbarer sein können, wenn wir jetzt plötzlich in die fruchtbarste Gegend gekommen wären. Im Norden winkte und lockte die blauende Bergreihe des Tingmiamiuts-Landes, als sei dort das gelobte Land. Ende von Abschnitt 29, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau im Oktober 2024.